Lektion 2 Übung K B Den Besucher vorstellen. Das Wort unterstreichen. Die Bedienung erklären. Eine CD ins Laufwerk einlegen. Die Angaben überprüfen. Die Frage wiederholen. Um 11 Uhr abfahren. In Frankfurt umsteigen. Den Termin übernehmen. Den Termin einhalten. Den Termin verschieben. Heute zurückfahren. Danke.